Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wieder eine neue Sendung Promi-Talk und unser Gast ist heute... Hier ist der Henning Krautmacher von der Höhner aus Kölle. Einer von der Höhner und das war jetzt Kölsch. Ja, wie Sie hören, wir sind also wieder mal aus dem Studio raus. Wir sind jetzt in Tecklenburg, denn die Höhner treten hier in Tecklenburg heute auf. Schönen Dank, dass du Zeit gefunden hast, für uns noch ein Interview zu machen. Wobei stören wir dich denn jetzt überhaupt? Also, Mensch, kann mich überhaupt keiner stören, weil es ist dermaßen idyllisch hier. Wir haben so ein bisschen weggemacht von der Freilichtbühne. Wir sind so ein paar Schritte gegangen, weil ich einfach auch mal diesen wunderschönen Ort sehen wollte. Wir haben bis jetzt ja nur von der Burg oben aus die Dächer der Stadt gesehen. Und jetzt sitzen wir hier auf dem Marktplatz. Darf man hier Werbung machen? Im Eiscafé Rabbel. Das schneiden wir jetzt raus, wenn das Werbung war. Oder wir machen noch mehr Werbung gleich gegenüber von Uhren Kulms und von Omas Schnapshaus. Und an der Schlossschenke sind wir eben vorbei. Wir sitzen auf dem Marktplatz, Kopfsteinpflaster. Es ist ungemütlich. Ja, die Sonne scheint und wir freuen uns auf eine schöne Zeit hier in Tecklenburg. Man hört, du sprichst richtig schönes Kölsch. Bist du überhaupt Kölner? Also richtig schönes Kölsch war das jetzt gerade nicht. Wenn ich das nämlich machen würde, würde kein Mensch hier in der Region ein Wort verstehen. Ich bin, und jetzt fangen wir schon mal mit dem Outen an, nicht unbedingt Kölner. Der Ort, in dem ich geboren bin, ist quasi als Nabelschnur mit der Linie 4 von den Kölner Verkehrsbetrieben, von der KVB, mit Köln verbunden. Ich bin in Schlebusch geboren und ich betone Schlebusch und sage nicht Leverkusen, weil dann müsste man auch die Fußballmannschaft von Leverkusen nennen und dann sehen alle Kölner rot. Deswegen, also ich bin in Schlebusch geboren und dennoch von den Kölschen akzeptiert und eine imitierte Kölsche und glücklich seit 20 Jahren übrigens. Ganz aktuell im August hat sich das zum 20. Mal gejährt, dass ich jetzt in dieser Kapelle spiele. Oh. Als ich, wie ich das in deiner, na, ich sag mal, Vita gelesen habe, liegt der Karneval auch im Blut. Denn du bist ja, soweit ich das gelesen habe, 30 Minuten nach Rosenmontag geboren. Ist das korrekt? Ja, also ich war noch in der Zeit. Ich habe mir nicht nehmen lassen, nach Aschermittwoch auf die Welt zu kommen, vor Aschermittwoch auf die Welt zu kommen. Richtig. Und damit nicht genug. Schon in Kleinstkindertagen war ich dem Karneval wohlgesonnen. Ich habe da so mit 10, 11 Jahren so die ersten Büttenreden auf Kindersitzungen gemacht und war dann mit 12 Jahren tatsächlich Kinderprinz. Und das prägt natürlich. Und du bist sehr musikalisch. Ich habe gelesen, du hast also mit 4 Jahren schon Blockflöte gespielt. Woher kommt denn diese Art musikalische Früherziehung? Waren deine Eltern das oder hat dich das irgendwie, was hat dich da so geprägt? Naja, gut, also singe, wem ich sagen gegeben, das war eben das, was mein Vater auszeichnete. Und dann ist es naheliegend, dass er dann seine Kinder natürlich anhält, irgendwas im Musikbereich zu machen. Bei meinen Geschwistern hat es nicht funktioniert, die wollten nicht. Ich wollte schon und habe in der Tat sehr, sehr früh mit der Blockflöte, also die klassische Ausbildung gemacht. Erst Blockflöte, später dann Akkordeon. Dann ging es mit der Schülerband los und nach der Schülerband gab es die berühmten... kein Alkohol werde ich hier gerade aufgefordert. Nee, tun wir auch nicht. Wir wollen ja gleich ein bisschen Spaß ohne Schnaps haben. Dann ging es los mit den Tanzbands. Also ich habe von der Pike auf den Job gelernt. Und irgendwann fängst du dann an, eigene Songs zu schreiben. Und irgendwann klopfen dann die Kollegen Höhner an und sagen, was ist, Junge, willst du nicht bei uns anfangen? Und das war vor 20 Jahren. Da kommen wir noch zu. Du sagtest ja schon, du hast bald auch in der ersten Band gespielt. Das war, wie ich es gelesen habe, mit 13. Friends hieß die. Was habt ihr da gespielt? Naja, erstmal haben wir nachgespielt und haben das gespielt, was derzeit aktuell war. Und das war ja zu einer Zeit, da gab es die Beatles ja noch. Also haben wir die Beatles gespielt. Wir haben viel von den Hollies gespielt. Wir haben die ersten leisen Versuche gemacht mit unserem gebrochenen Englisch. Das war die einzige Möglichkeit. Deutsch kam überhaupt nicht in Frage, mit englischen Texten was zu versuchen. Wenn man die sich heute vornimmt, dann würde man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber die anderen haben es ja auch nicht besser verstanden. Deswegen war es egal. Und wir waren... mehr oder weniger erfolgreich. Wir haben uns ja dann schon bald regelmäßig Engagements bekommen in diesen berühmten Jugendclubs. Und das war natürlich insofern super. Wir hatten immer frei trinken und dann noch ein paar Mark Taschengeld. Also ich weiß nicht, irgendwie so ein 10-Mark-Schein blieb da schon mal übrig. Was zu der Zeit damals für uns als junge Leute viel, viel Geld war. Und damit haben wir uns dann unsere Instrumente und Verstärkeranlage finanziert. Also ehrlich gesagt muss ich Hochachtung zollen, denn mit 13 in der Band spielen und dann noch mit 18 Abitur machen, ist also, finde das echt gut. Warst du also wirklich so ein guter Schüler, auch dem das alles so zugefallen ist, oder musstest du wirklich dich, naja, bei uns sagt man so auch schön, auf den Arsch setzen und dir das alles reinpauken? Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe im Gegenteil, ich habe Ärger bekommen. Also mein Klassenlehrer damals hat gesagt, Krautmacher, pass mal auf, Junge, wenn es nach mir ginge, würdest du den Abschluss hier nicht kriegen, weil ich hatte insgesamt 23,1%, wenn ich mich da recht erinnere, an Fehlzeiten. Alles, was jenseits der 24%-Grenze gewesen wäre, hätte man gesagt, der hatte Fehlzeiten, der bekommt den Abschluss, kriegt das Abitur nicht. Aber ich hatte Glück, ich war 0,9% drunter, weil es in der Tat abends schon mal später geworden war. Und dann überlegt man sich das, ob man am nächsten Morgen in die Schule jeder noch mal anruft und sagt, dem Jungen ist es ein Idiot. Was haben deine Eltern dann dazu gesagt? Naja, also meine Mutter war diejenige, die sowas dann schon mal gedeckt hat. Mein Vater hätte das eigentlich niemals durchgehen lassen, aber ich glaube, der hat das gar nicht so richtig mitbekommen. Von daher war es okay. Promi-Talk. Satzball. Wenn ich die Telefonrechnung sehe, dann? Dann schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen. Schon wieder 400 Euro. Auf der Kirmes gehe ich zuerst? Zuerst mal an die Schießbude. Ich ziele dann auf die Rose und schieße einen Teddy. Wo möchtest du gerne Urlaub machen? Da gibt es verschiedene Orte. Ich möchte gerne in Irland Urlaub machen. Ich möchte wandern in den Alpen. Und ich möchte auch noch mal 5 Tage irgendwo da, wo es schön ist, am Strand liegen. Und Golf spielen. Und joggen. Und schwimmen. Und was mache ich denn noch alles? Motorrad fahren. Was gehört denn da, welche drei Sachen gehören dann unbedingt in deinen Koffer? Die Frage, die ist so uralt, das ist immer dasselbe. Also in meinen Koffer gehören irgendwelche Kochutensilien, damit ich mich im Urlaub im Zweifelsfalle selber bekochen und ernähren kann. Meine Herzallerliebste muss bei mir sein, die aber nicht im Koffer, die nehme ich am Händchen. Und als drittes der Kölsche Pass. Da brauche ich eigentlich nicht fragen, mein Lieblingsfußballverein ist? Der erste FC Köln, keine Frage. Mein Lieblingsfilm ist? Schwer zu beantworten. Wie heißt der jetzt? Haben wir jetzt aktuell noch geguckt. Das Leben der anderen. Unter der Dusche singe ich? Überhaupt nicht. Ich singe überhaupt nicht, wenn ich nicht im Dienst bin. Was ich beim nächsten Mal zum Sperrmüll bringe, ist? Oh, das wird ein Riesenberg sein, weil ich müsste dringend mal wieder durchforsten, was alles inzwischen sich angehäuft hat und längst auf den Sperrmüll kann. Ich bin auch so einer, der sich von nichts trennen kann. Wem möchtest du auf keinen Fall in der Sauna begegnen? Ottfried Fischer. Mein Lieblingsessen ist? Auch da gibt es ganz viele. Also mein Lieblingsessen grundsätzlich ist Suppen auf jede Art. Ich selbst habe also aktuell so ein kleines Suppenkochbuch geschrieben, Gemüsesuppen, um genau zu sein. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt in der Herstellung und auch im Selbstkreieren von Gemüsesuppen. Also mit Suppen kann man mich immer locken und als nächstes wäre dann auf der Hitliste Fisch zu nennen, jeglicher Art. Aber ich mag gar nicht. Dicke Bohnen mit Speck. Im Straßenverkehr rege ich mich auf, wenn? Ich reg mich eigentlich immer auf, wenn ich im Straßenverkehr bin, dann bin ich auch einer von denen, die immer fluchen über die anderen, die ein Fahrzeug lenken. Wenn ich selber ein Fahrzeug lenke, glaube ich, dass man über mich flucht. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, ist das dasselbe und wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, auch. Also ich bin immer einer, der sich über die anderen gerne aufregt. Wohin würdest du deinen ärgsten Feind schicken? Nach Düsseldorf. Wenn es Zeugnisse gab, dann? Dann war das meistens nichts Schlimmes, weil ich hatte irgendwann in meiner stillen Stunde die Zeugnisse meines Vaters gefunden. Von daher konnte er mir nichts mehr sagen. Wer hat dich in der Jugend geprägt? Mein älterer Bruder, ganz gewiss, und meine Mutter, aber wahrscheinlich alle Menschen. Aber die beiden, am ehesten. Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Es lohnt sich immer zu kämpfen für Friede, für ein friedvolles Miteinander, für Respekt vor dem anderen. Welche Schlagzeile möchtest du gerne über dich lesen? Da ist aber eine liebe Junge. Die erste Schallplatte, die du gekauft hast, war? Das war eine Schallplatte, die es in Deutschland gar nicht gab. Die habe ich in Auftrag gegeben, er möge sie mir kaufen. Also ich habe sie bezahlt, ich habe sie kaufen lassen in Amerika, weil mein Bruder zu dieser Zeit in den Staaten war. Ist in Deutschland nie erschienen. Die Platte hieß Friends und danach ist auch meine erste Band benannt worden. Und die kam von Elton John und da war damals schon Your Song von Elton John drauf. Und erst ein Jahr später ist dieser Song in Deutschland veröffentlicht worden. Ich war mörderstolz. Glaube ich. Über welches Geschenk hast du dich überhaupt nicht gefreut? Das habe ich wahrscheinlich verdrängt, weil Dinge, über die man sich nicht freut, die behält man ja nicht in Erinnerung. Könnte ich jetzt nicht klar und deutlich beantworten, die Frage. Nee, also ich kriege nur schöne Geschenke. Der peinlichste Augenblick in meinem Leben war? Auch diese Dinge verdrängt man ja gerne. Peinliche Augenblicke, peinlich ist es dann, wenn man auf der Bühne schon mal steht und vergisst den Text. Aber Gott sei Dank passiert das also wirklich nur ganz, ganz, ganz, ganz selten. Womit hast du früher dein Taschengeld verdient? Mit allen möglichen Aushilfsjobs. Also ich war mir für nichts zu schade. Ich habe Zeitungen ausgetragen, ich habe Ferienjobs gemacht, in irgendwelchen Schreinereien oder Bauunternehmungen gearbeitet. Ich habe Taxi gefahren, also wie es gerade kam. Wenn ich Geld brauchte, dann war ich mir einfach nicht zu schade und habe mich immer über die Runden retten können. Was macht dich wütend? Wenn Menschen aus Neid über andere herziehen, aus Eifersucht, einfach dummes Zeug über andere geredet wird. Wer war der Held deiner Kindheit? Das waren immer Musiker und allen voran waren das immer die Beatles. Und immer noch ist halt einer von den Fab Four, das ist Paul McCartney. Ich bin immer noch fasziniert, erstens wie Jutta Jung aus Süd. Und dass er immer noch ein unglaubliches Repertoire hat und immer noch jedes Mal wieder einen neuen Hit und einen überraschenden Hit abliefert. Sein letztes Album Between Chaos and Creation, unfassbar gut. Also er ist und bleibt der Held, sowohl meiner Kindheit als auch in meinem hohen Alter. Was kann keiner besser als du? Ich bin ein mittelmäßiger Mensch. Ich glaube, so viel erzählen wie ich, das können nur wenige, außer Politikern. Nein, das gibt's nicht. Also ich glaube, es gibt nichts, was ich besser kann als andere. Ich habe natürlich auch meine Talente, aber ich würde mich nicht in den Reigen der Genies einreihen wollen. Bei welchem Song drehst du das Radio lauter? Bei fast allen Songs der Beatles. Jetzt wird es hier gerade laut, weil da kommt gerade der Imbissbetrieb Stefan Lux. Wir warten einen Moment, bis das Geräusch vorüber ist. Kann ich mir jetzt hier mal Zucker rein tun? Fangen wir mal mit der letzten Frage an. Bei welchem Song drehst du das Radio lauter? Also da gibt es grundsätzlich sozusagen fast alle Songs der Beatles und Emo. Es gibt jetzt auch so Lieblingssongs im Moment und das ist gar nicht mal eine Single, sondern ein Titel vom Album, was ich eben erwähnt habe, vom aktuellen Album von Paul McCartney, ein Album, wo er sämtliche Instrumente selber gespielt hat. Und da beschreibt er diese typisch englische Situation, wenn es Tea Time ist. A Cup of English Tea. Finde ich eine sensationelle Nummer. Und da würde ich also das Auto lauter drehen und dann ging es mir gut. Da hätte ich sofort gute Laune. Und die Abschlussfrage, mein Lebensmotto ist? Und da gibt es auch mehrere. Blicke um dich, alles wächst und blüht für dich, wäre ein Lebensmotto. Und das andere wäre von Mark Twain übrigens, dieser Satz, der jetzt kommt. Gib jedem Tag die Chance, der schönste Tag deines Lebens zu sein. Sie hören immer noch den Promi-Talk, heute mit Henning Krautmacher von den Höhnern. Wir haben eben gehört, was er in der Schule alles so gemacht hat und wie er zur Musik gekommen ist. Jetzt würde mich noch interessieren, ist ruhig erst auf. Was hast du nach der Schule, nach dem Abi gemacht? Bist du zum Bund gewesen, hast du ein Studium gemacht? Ich wollte ja. Übrigens mit dem Essen, ich habe gerade so ein leckeres Tecklenburger Plätzchen gekriegt, zu dem Kaffee, den wir hier trinken. Also ich wäre tatsächlich zur Bundeswehr gegangen, weil ich hätte da eine Ausbildung weiter, immer ein Studium begonnen, aber ich habe dann sehr, sehr früh geheiratet und da wollte man mich nicht mehr. Also habe ich dann nach dem Abitur erstmal ein bisschen gejobbt und natürlich weiter Musik gemacht, bis ich dann als Journalist tätig wurde. Das war auch wie die Jungfrau zum Kind, bin ich zu diesem Job gekommen. Ein Freund von mir hatte diesen Posten inne und hat sich verändert und ist weggezogen und der Posten wurde vakant. Also bin ich gefragt worden, ob ich das machen könnte und habe dann von null auf gleich, ohne das jemals gelernt zu haben, ein Wochenblatt geleitet als Redakteur. Das war eine super schöne Zeit, aber die habe ich leider nur anderthalb Jahre gehabt. Die war insofern schön, muss ich kurz erzählen, war insofern schön, weil wenn man so ein Redakteur vom Wochenblättchen ist, ne, dann kennt einen jeder. Und wenn die auch noch wissen, dass man Musik macht, dann kommen sämtliche Veranstalter und sagen, hör mal, kannst du denn mit deiner Band auch bei uns spielen? Und wenn du dann bei uns spielst, kannst du ja auch darüber schreiben, was das für ein tolles Fest war. Also war das eine super Symbiose, alle hatten Spaß und ich war der große Doppelverdiener. Aber dann kamen irgendwann die Höhner und ich habe alles an den Nagel gehängt und mein damaliger Chef hat sogar gesagt, weil er ein Fan der Höhner war, wenn es bei den Kölner Höhnern nicht klappt, dann kannst du auch ruhig wiederkommen. Also das war die Zeit unmittelbar nach dem Abitur. War auch eine schöne Zeit. Aber erstmal hast du noch mit deinem Vetter und deinem Onkel eine Band gegründet. Und also, ich versuch's mal, Ustelameng, ist das richtig? Ja, genau, Ustelameng oder Ustelameng, so ein geflügeltes Wort, wenn man mal eben was macht. Und es war auch noch so eine Idee, die mal eben passieren sollte, aus Anlass des 80. Geburtstag vom Opa. Und wir haben uns da also alle aus der Familie, die irgendwie ein Instrument halten konnten, die haben sich zusammen mit da, es war eine seltsame Besetzung. Also von der Blockflöte über Saxophon bis hin zum Klavier und Gitarre war da alles vertreten. Aber irgendwie hat es funktioniert. Wir haben damals Höhner und Blackfoot Songs gesungen und ein eigenes Lied auch geschrieben für den Opa extra, also das Familienlied. Und ja, daraus ist dann mehr geworden. Daraus ist dann geworden, dass ich eben von den englischen Texten übergewechselt bin zu den Mundarttexten. Und wir haben begonnen, ja, mit Ustelameng eigene Mundartsongs zu machen. Und dann haben die Höhner irgendwann zugeschlagen und gesagt, komm zu uns, Jungen. Genau, das wollte ich wissen. Wie bist du denn jetzt im Endeffekt zu den Höhnern gelangt? Eine verrückte Situation. Wir waren angefragt zu einem großen Open-Air-Festival, ähnlich wie es heute hier stattfindet, in Tecklenburg, und mussten leider absagen, weil ich mit meiner Band woanders verpflichtet war. Wir waren aber relativ früh fertig und als ich auf die Uhr schaute, sagte ich, Mensch, die Höhner spielen noch jetzt noch da unten. Lass mal doch mal gucken, vielleicht kriegen wir den Schluss noch mit. So war es auch. Wir haben den Schluss der Höhner noch mitbekommen, sind mit unserem Bandbus direkt hinter die Bühne gefahren und als die Höhner dann auch die letzte Zugabe gegeben hatten und die Leute immer noch nicht genug hatten, die Höhner aber partout nicht mehr zu bewegen waren, auf die Bühne zu kommen, skandierten die Leute, weil sie unseren Bandbus gesehen haben von Ustelameng, wir sollen noch auf die Bühne kommen. Die Höhner waren bereit, uns ihre Anlage zu leihen für eine halbe Stunde. Wir haben gespielt in die Höhner, haben es sich angeschaut und am nächsten Tag klingelte das Telefon. Und es war ein verrückter Zufall, weil just an diesem Tag, als wir nach den Höhnern auf die Bühne gegangen waren, hatte mein Vorgänger bei den Höhnern angekündigt, dass er die Band verlassen wird. Er will sich familiär verändern und ist dann auch kurze Zeit später zweimal Vater geworden. Und also nicht Zwillinge, also in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zweimal Vater geworden und hat die Band verlassen und ich habe seinen Posten eingenommen. Ja. Super. In deiner Lebensgeschichte steht dann auch, dass du kreativ und vielseitig bist. Wie drückt sich das aus? Unter anderem auch, dass du zum Beispiel eine Karnevalssendung für den WDR gemacht hast. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, sagen wir mal so, die Vielseitigkeit, die hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich vor nichts bang bin, wie man bei uns in Köln sagt. Ich habe also keine Angst vor allem, ich bin auch immer offen für neue Dinge und habe dann, war auch bemüht, Radiomoderationen zu machen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann kam der WDR und hat mir dieses Angebot gemacht. 5 Jahre lang habe ich diese Magazinsendung da geleitet, als Moderator, aber auch redaktionell. Und das war eine super schöne Zeit, wo man sehr, sehr viel erfahren kann und auch viel lernt. Und was die übrige Vielseitigkeit angeht, das hat immer damit zu tun mit persönlichen Vorlieben. Ich koche zum Beispiel sehr, sehr gerne. Also stelle ich mich hin und koche nicht nur, sondern schreibe die Rezepte auch auf oder kreiere neue Sachen. Daraus geworden sind schon 2 Kochbücher. Inzwischen habe ich ein neues Fable entdeckt. Ich setze mich, wenn ich nachts nach Hause komme, nicht mehr vor den Fernseher oder lese ein Buch, sondern nehme eine Leinwand und fange an zu malen. Und inzwischen stehen bei mir in der Wohnung die Bilder in 3er Reihen hintereinander. Ich weiß nicht, wo ich die aufhängen soll. Aber jetzt bald wird es dann mal eine Ausstellung zu diesem Thema geben. Also das zum Thema Vielseitigkeit. Das hat immer damit zu tun, für was man sich auch wirklich aus tiefstem Herzen interessiert. Und 1991 hast du eine irische Band kennengelernt, Galeon, oder da musst du mich jetzt verbessern, ob ich das richtig ausgesprochen habe, Galeon oder so? Galeon. Galeon. Kommt denn daher auch deine Liebe über Irland, dass du da auch ein Buch geschrieben hast? Naja, das haben wir ganz vergessen. Naja, ein Buch über Irland wäre jetzt übertrieben. Es ist also lediglich über einen Wanderweg, den Ring of Bearer, weil ich habe mich immer darüber geärgert, weil wird immer der Ring of Kerry, der große Touristenweg beschrieben, aber der kleinere, den ich als Tipp von meinen Freunden aus Irland bekommen habe, der Ring of Bearer, der wurde immer so ein bisschen stiefkindlich behandelt. Also habe ich dann ein paar Zeilen drüber geschrieben, so ein Bildband dazu gemacht. Der Grund dafür war eigentlich, weil ich die Musik der Iren so liebe und insbesondere der Musik von Galeon, unseren inzwischen wirklich ganz, ganz engen Freunden, kommen auch jetzt wieder hierher nach Deutschland. Wir spielen jetzt im September noch mit denen gemeinsam. Und das sollte eigentlich so als Bildband dienen, das aufwendigste Cover, was man je so, als CD-Cover, was man je so hergestellt hat, sein. Und das ist es auch geworden und da haben wir dann ein paar tausend Stück von verkauft, ist nett gewesen. Mir war aber die Zeit, die ich in Irland verbringen konnte, viel, viel wichtiger, weil das ist schon faszinierend. Zeit ist auch das große Stichwort. Die Leute dort haben einfach noch Zeit. Wenn man sich da in so einen Pub setzt, dann kann man wirklich alles um sich herum vergessen und wirklich nur dieser wunderschönen Musik lauschen und diese wunderschöne Landschaft genießen. Und was mich dann, ja, ich möchte fast sagen, was mich wirklich erstaunt hat, das war ja ein Projekt, was ihr 2000 angefangen habt mit Roncalli, mit dem Roncalli-Zirkus. Das hat mich ja irgendwie fasziniert. Wie kommt man dazu zu sagen, hier Hühner, Rock'n'Roncalli-Show und wo kommen die Ideen her? Ist ja irgendwie, finde ich, sensationell. Naja, was für einen persönlich gilt, dass also Vielseitigkeit immer damit zu tun hat, was man für ein Interesse, was man für Vorlieben hat, das gilt natürlich auch für die Gesamtheit einer Band. Und diese sechs Individualisten suchen immer nach dem kleinsten oder größten gemeinsamen Nenner. Und man sitzt dann da und philosophiert, was man denn so noch so machen kann. Es gibt immer wieder irgendwelche Stichworte und Projekte, die man so machen kann, was aber andere schon vor einem gemacht haben. So eine Zirkusgeschichte, da redet man immer von, das müssen wir mal machen oder man will mal mit dem Zirkus so einen Kindheitstraum. Aber dass daraus mal Wirklichkeit wird, aber dennoch was Neues, das ist, wenn man so einer Schnapsidee einfach mal folgt. Und das haben wir getan und die Hühner Rock'n'Roncalli Show ist etwas anderes als der normale Zirkus, weil die Band auch in der Manege stattfindet. Wir werden auch zu Zirkusakrobaten, zwar nicht spektakulär, wie das die wirklich großen Roncalli-Artisten machen, aber immerhin, die Leute staunen Tränen, sag ich mal, wenn sie uns dann da sehen. Es ist wirklich etwas Neues entstanden, wo auch selbst Bernhard Paul, der Zirkusdirektor vom Zirkus Roncalli, gesagt hat, gut, dass wir diese Idee, diese Schnapsidee nicht nur theoretisch verfolgt haben, sondern in die Tat umgesetzt haben. Ich kann es nur empfehlen, im Frühjahr 2007 machen wir eine neue Show und die beginnt dann in Köln, 4 Wochen am Stück, da kann man auch mal von Deckel durch die 200 Kilometer runterkommen. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ja. Ihr wart letztes Jahr im Feindesland in Düsseldorf. Ne? Wie hat es euch denn da gefallen? Wie seid ihr denn da aufgenommen worden? Also ich freue mich immer wieder über dieses wunderschöne, dieses herrliche Ränkespiel zwischen diesen beiden Rheinstädten. Das gibt es ja auch in anderen Ländern. Also Salzburg und Wien, die zanken sich ja auch so furchtbar. Oder Cork und Kerry in Irland oder welche Städte auch immer. Jeder, der dieses Spiel mal von außen beobachtet, weiß, dass es wirklich ein Spiel ist, ein nett gemeintes Spiel. Wer das ernst nimmt, der hat den Spaß immer noch nicht verstanden. Insofern haben wir uns da pudelwohl gefühlt. Wir haben als erste kölsche Band in der großen Arena, LTU Arena, gespielt, vor 50.000 Menschen. Ein super Erlebnis. Und jetzt zum großen Jubiläum 60 Jahre NRW haben wir auch vor 10.000, 15.000 Leuten Open Air gespielt. Und da gab es also diese Feindseligkeiten überhaupt nicht. Die Frotzeleien natürlich, aber die sind nun mal das Salz in der Suppe. Ja. Du sagtest eben schon 200 Kilometer, Tecklenburg-Köln. Ich weiß also, wir hatten schon mal den... Ja, wir müssen mal schnell ein Autogramm geben, ja. Aber du kannst mich ruhig dabei fragen. Wir machen gerade ein Interview. Ich bin auch aus Köln. Du bist auch aus Köln? Ich dachte, du wärst aus Tecklenburg. Wohnst du denn hier in Tecklenburg? Nein, Westerkappe. Ich bin hier hingezogen. Ach so, da siehst du. Nee, ich bin Kölnerin nach Westerkappe. Siehst du, das ist jetzt alles im Radio. Das kann man jetzt demnächst hören. Müsst ihr demnächst mal hören. Ich hatte den Kathi Biermann von den Blackfish mal einmal und der sagte, sie versuchen ihre Auftritte jetzt erstmal so zu legen, dass sie abends immer wieder nach Hause fahren können. Ja. Macht ihr das auch? Das haben wir viele Jahre lang versucht und es ist uns auch viele, viele Jahre lang gelungen, aber inzwischen geht es überhaupt nicht mehr, weil von Flensburg oder von Rosenheim fährt man einfach nicht mehr nach Hause. Also die 200-Kilometer-Grenze, die haben wir längst überschritten und der Folgetag hat, weil wir ein gutes Management haben, hat dann in der Regel ein Konzert, das dann nur 50 Kilometer vom Vortag entfernt liegt. Also im Fall Tecklenburg ist es so, dass wir uns zwar wieder in Richtung Köln bewegen, aber nur 80 Kilometer, nämlich im Sauerland, in Menden, geht es dann morgen weiter. Wie ist denn das Verhältnis der Kölner Gruppen untereinander? Danke. Ja, also anders als man das immer darstellt. Die Leute sagen immer, oh, ihr seid euch alle spinnefeind. Das stimmt überhaupt nicht. Also in Köln, das hat aber auch damit zu tun, dass eben Kölner sind. Da ist so viel Platz zu spielen, so viel Veranstaltungen, dass wir uns eigentlich überhaupt nicht wehtun. Wir haben allesamt unsere Auftragsbücher voll. Und Konkurrenz belebt hat die Chef. Man guckt immer, was die anderen machen. Das ist auch gut so, weil dann arbeitet man auch an sich selber weiter. Das heißt aber nicht automatisch, dass man sich deswegen zanken muss oder mit Argusaugen böse auf den anderen schaut. Im Gegenteil, es gibt eine ganze Reihe von Veranstaltungen. Eine zum Beispiel Kölle Goes XXX, also wir waren schon gemeinsam auf einer Bühne mit Brings, Bavaria, Blackfish, Räuber, Höhner in Berlin, Mallorca, in was weiß ich wo. Also das funktioniert. Welche Art Musik ist das denn jetzt, was ihr spielt? Früher, denke ich mal, war es reine Karnevalsmusik. Zwischenzeitlich hat sich das Ganze doch geändert. Ich denke mal, ist das ein Trend, dass diese Musik sich irgendwie ändert? Zum Beispiel auch Volksmusik, wie die Schürzsieger früher auch nur ihre bayerische Jodelei gemacht haben. Die machen doch jetzt auch irgendwie, ich sag mal, schmissigere Musik. Macht ihr auch diesen Trend oder ist das generell, habt ihr generell von Anfang an was anderes? Nee. Also auch wir haben diesem Trugschluss viele Jahre unterlegen, dass man also irgendwelchen Trends folgen müsste, sollte und gut beraten ist, wenn man das tut. Das ist falsch. In der Tat, die Höhner haben vor nunmehr fast 34 Jahren mal mit reiner Karnevalsmusik angefangen. Wollten auch nur ein bisschen Spaß und einfachste Besetzung, einfache Texte und ein bisschen Fröhlichkeit verbreiten. Aber daraus ist einfach mehr geworden und man musste auch so ein bisschen Alltagsbewältigung in den Songs mit unterbringen und auch ein bisschen Sozialkritik und hat ja auch dann irgendwann so ein bisschen Vorbildfunktion. Und wenn man dann irgendwelchen Trends nachläuft, dann wird es also schwierig, weil dann rennt man sich fest. Jetzt, seit einigen Jahren, sind wir besonders erfolgreich, einfach aus dem Grund, weil wir uns keinem Trend mehr unterwerfen. Wir schreiben das auf, was uns in den Kopf kommt. Wir haben den größten Erfolg nach ganz, ganz vielen Jahren mit dem Song, der da heißt Viva Colonia, also eine Liebeserklärung an die Domstadt. Und das Ding ist 2 Jahre in München auf dem Oktoberfest der Wiesn-Hit. Also die Authentizität dieses Songs und der Band sind, glaube ich, das große Geheimnis. Und mit dem Song sind wir ja nur wirklich keinem Trend hinterhergelaufen. Also, ich würde sagen, Henning, wir müssen, oder du musst so langsam los. Ich sage mal recht, recht herzlichen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast und wünsche dir und deinen Kumpels alles, alles Gute. Ich bedanke mich ebenfalls und also in diese Gegend sind wir nicht das letzte Mal gekommen und wenn wir das nächste Mal hier sind, dann hoffe ich, dass wir uns nochmal wieder treffen und dann machen wir noch ein Interview und dann erzähle ich gerne, wie es in der Zwischenzeit gelaufen ist und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwann mal hier auf der Freilichtbühne in Tecklenburg oder sonst irgendwo hier in dieser wunderschönen Gegend.